Erster Gott will Elia in den Himmel holen. Elia und Elisa gehen von Gilgal weg. Zweiter Elia sagt zu Elisa, bleib hier. Gott schickt mich nach Bethel. Elisa sagt, ich bleibe bei dir. Dritter Männer in Bethel kommen zu Elisa. Sie fragen, nimmt Gott heute deinen Herrn weg? Elisa sagt, ja, ich weiß es. Vierter Elia sagt, bleib hier. Gott schickt mich nach Jericho. Elisa sagt, ich verlasse dich nicht. Fünfter Männer in Jericho kommen zu Elisa. Sie fragen, nimmt Gott heute deinen Herrn weg? Elisa sagt, ja, seid leise. Sechster Elia sagt, bleib hier. Gott schickt mich zum Jordan. Elisa sagt, ich bleibe bei dir. Beide gehen zum Fluss. Siebter 50 Männer folgen ihnen. Sie bleiben weit weg stehen. Elia und Elisa stehen am Jordan. Achter Elia nimmt seinen Mantel. Er schlägt auf das Wasser. Das Wasser teilt sich. Sie gehen trocken durch den Fluss. Neunter Elia fragt, was soll ich für dich tun? Elisa sagt, ich möchte viel von deinem Geist haben. Zehnter Elia sagt, das ist schwer. Wenn du siehst, wie ich weggehe, bekommst du es. Sonst nicht. Elfter plötzlich kommt ein Wagen aus Feuer. Pferde aus Feuer sind auch da. Elia fährt im Sturm in den Himmel. Zwölfte Elisa sieht es und ruft, mein Vater. Er sieht Elia nicht mehr. Elisa macht seine Kleider kaputt. Dreizehnte Elisa hebt den Mantel von Elia auf. Er geht zurück zum Ufer vom Jordan. Vierzehnter er nimmt den Mantel von Elia. Er schlägt auf das Wasser. Das Wasser teilt sich. Elisa geht hindurch. Fünfzehnter die Männer aus Jericho sehen das. Sie sagen, der Geist von Elia ist bei Elisa. Sie verbeugen sich. Sechzehnter sie sagen, wir wollen Elia suchen. Vielleicht hat Gott ihn auf einen Berg geworfen. Elisa sagt, nein. Siebzehnter die Männer fragen immer wieder. Elisa sagt, dann sucht ihn. Sie suchen drei Tage lang. Sie finden ihn nicht. Achtzehnter sie kommen zurück nach Jericho. Elisa sagt, ich habe es euch gesagt. Ihr solltet nicht gehen. Neunzehnter die Leute sagen, die Stadt ist schön. Aber das Wasser ist schlecht. Nichts wächst auf dem Land. Zwanzigste Elisa sagt, bringt mir eine neue Schale. Tut Salz hinein. Sie bringen ihm die Schale. 21. Er geht zur Quelle. Er wirft das Salz hinein. Er sagt, Gott macht dieses Wasser gesund. 22. Das Wasser wird gesund. Es bleibt so bis heute. Elisa hat es so gesagt. 23. Elisa geht nach Bethel. Kleine Jungen kommen aus der Stadt. Sie lachen über ihn. Sie rufen, Kahlkopf. 24. Elisa sieht sie an. Er bittet Gott um eine Strafe. Zwei Bären kommen. Sie verletzen viele Kinder. 25. Elisa geht zum Berg Karmel. Danach geht er zurück nach Samaria.